Das zweite Blatt aber, das von der Bildfläche verschwand, bald nachdem ich mit wichtigen Veröffentlichungen Mitarbeiter geworden war, ist der vortreffliche arischen Hochzielen gewidmete Frankfurter Bücherbote gewesen. Wir kennen die Fantasielosigkeit der Deutschen genugsam, gewärtig zu sein, mit dieser Behauptung auf das unwilligste Anzweifeln solcher Möglichkeit zu stoßen. Man bedenke aber, dass heute das gesamte öffentliche Leben und namentlich das Pressewesen sich derart nur mehr unter der Oberaufsicht Zions entfaltet, dass nichts mehr unkontrolliert und unzensiert das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Wer da meinte, dass judengegnerische Zeitungen hiervon noch natürlich ausgeschlossen sein müssten, der hat keine Ahnung von den Methoden des Judentums, alles ihm Feindliche unschädlich zu machen. Gerade aber mit Hilfe der überall tätigen Judasse gelingt es ja spielend zu verhindern, dass öffentlich heute noch jenes Eigentliche geschehe und laut werde, das über den Wald- und Wiesenantisemitismus hinaus dazu führen könnte, dass der Name des Herrn entheiligt werde. Schon in Deutscher Geist oder Judentum haben wir jene hochbedeutsame Stelle aus »Die Weisen von Zion« wörtlich abgedruckt, welche hier von höchster Bedeutung für das Verständnis der heute herrschenden Zustände ist. Dort aber, wo die Weltvergewaltigung von den Pressezuständen, wie sie unter ihrer Oberhoheit sein werden, sprechen, heißt es wörtlich: An die dritte Stelle werden wir unsere scheinbare Gegnerschaft setzen, die mindestens ein Blatt unterhalten muss, das äußerlich in schärfsten Gegensatz zu uns treten wird. Unsere Gegner werden diesen scheinbaren Widerspruch für echt halten. Sie werden in den Leuten, von denen er ausgeht, ihre Gesinnungsgenossen sehen und sich ihnen, also uns, offenbaren. Die Presse unter der künftigen jüdischen Weltherrschaft in »Die Weisen von Zion«, Seite 102 bis 105, oder »Deutscher Geist oder Judentum«, Seite 194 bis 196. Die heutige Zeit haben wir als einen Übergang zu dem hier beschriebenen furchtbaren Zustand anzusehen, und zwar so, dass dieser Zustand nahezu erreicht ist. Wem das alles als eine Unmöglichkeit bislang erschienen sein mag, der wird dessen Verwirklichung eben mit Hilfe des allüberall den Traumglotzkuglern unsichtbar eingeschmuggelten Judas nun doch wohl endlich verständlich geworden sein. Die tiefere Begründung für diesen schon des Öfteren gebrauchten Ausdruck siehe in Deutscher Geist oder Judentum, Seite 68 bis 71. Wenn aber systematisch immer und überall der einmal eingeschmuggelte Judas nun seines Amtes waltet, Unfrieden zu stiften, Zwistigkeiten unter den Führern heraufzubeschwören und nicht ruhen zu lassen und seinesgleichen nach sich zu ziehen, was Wunder, dass nach Jahren solchen stets unsichtbar gebliebenen Verfahrens heutigen Tags der angestrebte Zustand nahezu erreicht ward. Natürlich gab und gibt es noch etliche seltene Organe, die, namentlich wenn sie unter der Leitung einer unabhängigen Einzelpersönlichkeit stehen, noch unzerstört bestehen, aber, und dies soll nun endlich jeder Deutsche wissen und beherzigen, heute ist das oben umschriebene Ziel nahezu völlig erreicht. Wir wissen, dass wir diesem Buche und seinem Fortkommen durch diese Feststellung selber den Tod bringen. Denn die, so das öffentliche Urteil im arischen Lager über Geistiges zu fällen haben, werden, sowohl wenn sie ehrliche Vertreter der angekündigten Gesinnung sind, als wenn sie es ihres fluchwürdigen Judasamtes walten, solch ein Buch mit Entrüstung zurückweisen. Erstere, weil sie eben infolge ihrer ahnungslosen Rechtschaffenheit und rechtschaffenen Ahnungslosigkeit empört und beleidigt sein werden, letztere, weil sie eben infolge ihres tiefen Wissens von der furchtbaren Wahrheit unserer Behauptungen nach außen hin umso entrüsteter und empörter über den Verwirrung- und Unruhestifter herfallen müssen. Begreiflicherweise. Wäre doch das Durchdringen unserer Erkenntnis identisch mit der Judasse Untergang aufgrund ihrer den Namen des Herrn entheiligenden Entlarvung. Da sie da wie ein Mann zusammenstehen werden, den Verhassten zu vernichten, wer würde es nicht begreifen? Und so soll denn in diesem Zusammenhange verraten werden, dass in diesem Jahre ein drittes, und zwar der Freiheitspartei dienendes Blatt, nachdem ich Mitarbeiter geworden war, also gleich den nötigen Abkommandierten an die Spitze gesetzt erhielt, der zwar meine Mitarbeiterschaft vorerst nicht völlig ausschaltete, doch aber verhindern musste und konnte, dass ein allerwichtigster Aufsatz, der die hier behandelten Gedanken in zu bedenklicher Weise behandelte, im letzten Augenblicke aus der Maschine gerissen wurde, um nur ja in den zu ewiger Blindheit von unseren neunmal weisen geweihten Schutzbefohlenen nicht doch noch ein verdammenswertes Licht aufdämmern zu lassen. Dieser Aufsatz aber, von dessen hoher Bedeutung wir gerade deshalb überzeugt sind, weil sein Abdruck auch seither nirgends ermöglicht worden war, »Frau Wahrheit will niemand beherbergen«, ist der Spruch geworden, der über meiner gesamten Geistestätigkeit der letzten Jahre schwebt. Er möge hier seinen Platz finden, dieweil er, weit über die hier genannten Einzelpersönlichkeiten, von prinzipieller und grundlegender Bedeutung ist.